Abschnitt 5 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 43. Kapitel. Nancy erfüllt ihre Zusage. Die Kirchglocken schlugen 11:15 Uhr, als zwei Gestalten auf der Londoner Brücke erschienen. Die eine, leicht und rasch vorwärts eilende, war die eines Frauenzimmers, das begierig wie nach einem erwarteten Gegenstande umherschauete, die andere die eines Mannes, der im tiefsten Schatten, den er finden konnte, der Erstern in einiger Entfernung nachschlich, stillstand, wenn das Frauenzimmer stillstand und wieder vordrang, so schnell oder langsam dasselbe sich eben fortbewegte. So schritten sie über die Brücke von dem Middlesex nach dem Surrey-Ufer hinüber. Das Frauenzimmer schien mit begierigen Forschblicken alle begegnenden Fußgänger angesehen zu haben, in seiner Erwartung getäuscht zu sein, drehte sich plötzlich um und ging wieder zurück. Der Kundschafter war indes auf seiner Hut gewesen, trat in eine Vertiefung, lehnte über das Geländer, ließ das Frauenzimmer vorüber und folgte ihr sodann wieder nach wie vorher. Fast mitten auf der Brücke angelangt, stand sie still und er gleichfalls. Es war eine sehr finstere und kalte Nacht, nur wenige gingen an den beiden vorüber und beachteten sie nicht. Die Themse war von dichtem Nebel bedeckt, den der matte, rötliche Glanz der Feuer auf den kleinen, in den Werften ankernden Fahrzeugen kaum zu durchdringen vermochte, und die Feuer ließen die Häuser am Ufer nur als dämmrige, noch undeutlichere Massen erscheinen. Die Türme der alten Highlands und St. Magnus-Kirche, solange schon die riesigen Wächter der alten Brücke, waren sichtbar durch die Finsternis, der Wald der Schiffsmaste aber unter der Brücke und weiter umher die Menge der Türme vor den Blicken verborgen. Das Frauenzimmer war fortwährend von seinem ungesehenen Beobachter verfolgt, unruhig ein paar Mal hin und wieder über die Brücke gegangen, als die Glocke der St. Paul's Kirche abermals das Hinschwinden eines Tags verkündete. Mitternacht war gekommen, über die menschenerfüllte Stadt, die Paläste und Hütten, die Bettler- und Gaunerhöhlen, den Kerker und das Irrenhaus, die Gemächer, in welchen neues Leben begann und abgelaufenes endete, Gesunde ruheten und Kranke ächzten, Leichen starr dalagen und blühende Kinder süß schlummerten und träumten. Nicht 2 Minuten, nachdem der letzte Glockenton verklungen war, stiegen eine junge Dame und ein grauköpfiger Herr aus einem Mietwagen nicht weit von der Brücke, auf welche sie rasch zuschritten. Sie hatten sich kaum auf derselben gezeigt, als das Frauenzimmer aufmerksam stillstand und ihnen sodann entgegeneilte, deren Munde ein Ausruf der Überraschung entfloh, welchen sie jedoch sogleich unterdrückten, als ein wie ein Kärner gekleideter plötzlich fast gegen sie anrannte. »Nicht hier«, flüsterte Nancy hastig, »ich fürchte mich, hier mit Ihnen zu reden. Folgen Sie mir dort die Treppe hinunter.« Der Kärner drehte sich um, während sie so sprach und nach der Treppe hinwies, rief in rauem Ton zurück, was sie die Breite des ganzen Steinpflasters einnehmen, und ging vorüber. Die Treppe, nach welcher das Mädchen hingewiesen hatte, befand sich am Surrey-Ufer und führte zu einem Landungsplatze hinunter. Der Kärner eilte hin zu ihr, blickte forschend umher und fing an, hinabzusteigen. Sie besteht aus 3 Absätzen, auf deren zweitem die Mauer linker Hand in einen Pfeiler nach der Themse hin ausläuft. Die Stufen der unteren Flucht sind breiter und wer nur um eine einzige tiefer hinter den Pfeiler tritt, ist denen verborgen, die, wenn auch ganz in seiner Nähe, auf dem Treppenabsatze stehen. An dieser Stelle versteckte sich der Kärner mit dem Rücken an den Pfeiler tretend. Er war in gespanntester Erwartung, denn was hier vorging, lag gänzlich außer dem Kreise aller seiner Vermutungen und wollte schon wieder höher hinaufgehen, als er den Schall von Fußtritten und gleich darauf dicht neben sich Stimmen vernahm. Er horchte mit verhaltenem Atem. »Dies ist weit genug«, sagte der Herr, »ich lasse die junge Dame nicht weiter hinuntergehen. Viele andere wären Ihnen nicht einmal so weit gefolgt. Sie sehen, dass ich Ihnen Vertrauen bewiesen habe.« »Sie sind in der Tat sehr vorsichtig oder auch misstrauisch, wie mir deucht, doch gleich viel«, sagte Nancy. »Weshalb führen Sie uns denn aber an einen solchen Ort?«, fragte der Herr in einem milderen Tone. »Warum wollten Sie sich nicht dort oben sprechen lassen, wo es hell ist und wo doch Menschen in der Nähe sind?« »Ich habe es Ihnen schon gesagt, dass ich mich fürchtete, dort mit Ihnen zu reden. Ich weiß nicht, wie es kommt«, sagte Nancy schaudernd, »bin aber so beklommen und zittere so sehr, dass ich kaum auf den Füßen stehen kann.« »Was fürchten Sie denn?«, fragte der Herr mitleidig. »Ich weiß es selbst kaum«, erwiderte das Mädchen. »Den ganzen Tag haben mich schreckliche Gedanken an manchfache Todesarten und blutige Leichentücher heimgesucht, und fortwährend hat mich eine Angst gequält, dass es mir war, als wenn ich mitten im Feuer brannte. Ich las heute Abend in einem Buche, um mir die Zeit zu verkürzen, und las nur immer dasselbe heraus.« »Einbildungen«, sagte der alte Herr beruhigend. »Nein, nein«, entgegnete das Mädchen mit heiserer Stimme, »ich will darauf schwören, dass das Wort Sarg auf jeder Seite des Buchs mit großen schwarzen Buchstaben gedruckt stand, und erst vor kurzem, als ich hierher ging, ward einer dicht an mir vorübergetragen.« »Das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe sehr oft Sarge an mir vorübertragen sehen.« »Wirkliche? Das war aber dieser nicht.« Sie sprach dies alles in einem Tone, dass es den versteckten Lauscher kalt überlief, ja, dass ihm das Blut in den Adern erstarrte. Er hatte nie eine größere Herzenserleichterung empfunden als in dem Augenblicke, wo er die süße Stimme der jungen Dame Rosas vernahm, die Nancy bat, sich zu beruhigen und sich nicht so entsetzlichen Gedanken hinzugeben. »Reden Sie ihr freundlich zu, der Armen, sie scheint es zu bedürfen«, fügte sie zu ihrem Begleiter sich wendend hinzu. »Ihre hochmütigen, frommen Damen würden mich, wenn sie mich in dieser Nacht sähen, wie ich bin, verächtlich anblicken und mir vom ewigen Höllenfeuer und der Rache des Himmels predigen«, rief das Mädchen aus. »O, meine teure junge Dame, warum sind die nicht, die Gottes Auserwählte sein wollen, so mild und gütig gegen uns arme Unglückliche wie Sie? Ach, sie besitzen alles, was jene verloren haben, Jugend und Schönheit, und könnten gar wohl ein wenig stolz sein, statt so viel bescheidener.« »Ah«, fiel der Herr ein, »ein Türke kehrt sein Antlitz, nachdem er es reinlich abgewaschen, nach Osten, indem er seine Gebete spricht. Jene guten Leute reiben an der rauen Welt die Freundlichkeit von ihren Gesichtern ab und wenden sie dann nach der finstersten Seite des Himmels. Hab ich zwischen dem Muselmann und Pharisäer zu wählen, so lobe ich mir den Ersteren.« Er sprach die Worte zu der jungen Dame, doch vielleicht beabsichtigend, Nancy Zeit zu verschaffen, sich wieder zu sammeln. Bald darauf redete er das Mädchen an. »Sie waren am vorigen Sonntagabend nicht hier. Ich konnte nicht kommen, wurde gewaltsam zurückgehalten.« »Von wem?« »Von Bill, dem Manne, dessen ich gegen die junge Dame erwähnt habe.« »Ich will doch hoffen, dass niemand Verdacht wegen der Sache auf Sie geworfen hat, die uns jetzt zusammengeführt«, fragte der alte Herr besorglich. »Nein«, antwortete Nancy kopfschüttelnd, »es ist aber nicht eben leicht für mich, ihn zu verlassen, ohne dass er weiß, warum, und ich würde auch zu der Dame nicht haben gehen können, hätte ich ihm nicht, um mich von ihm entfernen zu können, einen Schlaftrunk gegeben.« »War er vor ihrer Rückkehr erwacht?« Nein, und so wenig er selbst als sonst jemand hat Verdacht auf mich geworfen. Gut, hören Sie mich jetzt an. Diese junge Dame hat mir und einigen anderen das vollkommenste Zutrauen verdienenden Freunden mitgeteilt, was sie vor 14 Tagen zu ihrer Kunde gebracht haben. Ich gestehe, anfangs Zweifel gehegt zu haben, ob man sich ganz auf ihre Aussagen verlassen könnte, halte mich aber jetzt davon überzeugt. »Das können Sie allerdings sein«, beteuerte Nancy. »Ich wiederhole, dass ich es fest glaube, und um Ihnen zu beweisen, dass ich Ihnen zu vertrauen geneigt bin, sage ich Ihnen ohne Rückhalt, dass wir das Geheimnis, worin es bestehen mag, dem Monks durch Furcht zu entreißen gesonnen sind. Doch wenn wir seiner nicht sollten habhaft werden können oder wenn ihm nichts abzudringen wäre, so müssen Sie uns den Juden in die Hände liefern.« »Fagin«, rief das Mädchen plötzlich zurücktretend aus. »Ihn, ja, ihn müssen Sie uns in die Hände liefern.« »Nimmermehr, das werde ich nimmermehr tun«, entgegnete Nancy. »Werde es nie tun, solch ein Teufel er auch ist, und obwohl er Ärger als ein Teufel an mir gehandelt hat.« »Sie wollen also nicht?« fragte der Herr, der keine andere Antwort erwartet zu haben schien. »In keinem Falle.« »Dann sagen Sie mir, warum Sie es nicht wollen.« »Aus einem Grunde«, erwiderte Nancy mit Festigkeit, »aus einem Grunde, den die Dame kennt, und ich weiß, denn ich habe ihr versprochen, sie wird dabei auf meiner Seite stehen, und aus dem weiteren Grunde, weil ich, ein so ruchloses Leben er geführt hat, gleichfalls einen schlechten Wandel geführt habe. Viele von uns sind miteinander schlecht und böse gewesen, und ich will sie nicht verraten, die mich hätten verraten können und es, so schlecht sie sind, nicht taten.« Dann fiel der Herr lebhaft ein, als wenn er erreicht hätte, was er eben gewollt, »dann liefern Sie mir den Monks in die Hände und überlassen Sie es mir, nach Gutdünken mit ihm zu verfahren.« »Wie aber, wenn er die anderen verrät?« »Ich verspreche Ihnen, dass die Sache ruhen soll, sobald wir ihm die Wahrheit abgedrungen haben. In Olivers kleiner Lebensgeschichte kommen ohne Zweifel Umstände vor, die man nur sehr ungern der Öffentlichkeit preisgeben würde, und ist nur die Wahrheit heraus, so soll niemand in Ungelegenheit kommen.« »Aber wenn Sie sie nicht herausbringen, dann soll der Jude nicht ohne Ihre Einwilligung vor Gericht gezogen werden, und ich glaube Ihnen für den Fall Gründe vorlegen zu können, nach deren Anhören Sie einwilligen werden.« »Hab ich dafür das Versprechen der Dame?« fragte Nancy mit Nachdruck. »Ich gebe es Ihnen«, nahm Rosa das Wort, »gebe Ihnen die aufrichtigste und bestimmteste Zusage. Monks soll nie erfahren, wie Sie zu der Kunde, die Sie durch mich besitzen, gelangt sind«, fuhr das Mädchen nach einem kurzen Stillschweigen fort. »Nein, nie«, erwiderte der Herr, »er soll es nicht einmal vermuten können.« »Ich bin eine Lügnerin gewesen und habe unter Lügnern gelebt von meiner frühesten Kindheit an, will aber Ihren Worten Glauben schenken«, sagte Nancy nach einem abermaligen Stillschweigen. Beide versicherten ihr, dass sie es getrost könne, und nunmehr nannte sie ihnen, so leise flüsternd, dass es der Horcher nur sehr schwer zu verstehen vermochte, den Namen, den Stadtteil und die Straße der Taverne, aus welcher ihr Noah nach der Brücke gefolgt war. Sie sprach in kurzen Pausen. Der Herr schien sich das Nötigste zu notieren. Als sie auch das Innere des Hauses beschrieben und angegeben hatte, wie es am besten beobachtet werden könnte und an welchen Abenden und zu welchen Stunden es von Monks besucht zu werden pflegte, schien sie ein paar Augenblicke innezuhalten, um sich die Züge und das ganze Äußere desselben umso lebhafter zurückzurufen. »Er ist groß«, sagte sie, »und kräftig gebaut, aber nicht stark. Er hat einen lauernden Gang und blickt beim Gehen beständig erst über die eine und dann über die andere Schulter. Vergessen Sie das nicht, denn seine Augen liegen so tief als nur immer möglich im Kopfe, so dass Sie ihn daran fast allein schon unter Tausenden zu erkennen vermögen. Er hat dunkles Haar und dunkle Augen und ein schwärzliches Gesicht, das aber ältlich und verfallen aussieht, obwohl er nicht über 6 bis 28 Jahre alt sein kann. Seine Lippen sind oft blau und durch Bisse entstellt, denn er hat fürchterliche Zufälle und beißt sich bisweilen sogar die Hände blutig. »Warum stutzen Sie?« fragte sie plötzlich abbrechend. Der Herr erwiderte hastig, dass er sich dessen nicht bewusst wäre und bat sie, fortzufahren. »Ich musste dies großenteils von anderen herauslocken, um es ihnen sagen zu können,« sprach das Mädchen weiter, »denn ich habe ihn nur 2-mal gesehen und beide Male war er in einen weiten Mantel eingehüllt. Mehr glaube ich ihnen nicht, doch ja, an seinem Halse, so hoch hinauf, dass man etwas davon sehen kann, wenn er sein Gesicht abwendet, ist ein breites rotes Mal wie von einer Brandwunde,« fiel der Herr ein. »Wie? Sie kennen ihn?« rief das Mädchen aus. Rosas Lippen entfloh ein Ausruf des höchsten Erstaunens, und auf einige Augenblicke waren alle drei so stumm, dass der Horcher sie atmen hören konnte. »Ich glaube es,« unterbrach der Herr jedoch bald das Stillschweigen. »Nach Ihrer Beschreibung sollte ich ihn allerdings kennen. Wir werden indes sehen. Es gibt auffallende Ähnlichkeiten. Kann sein, dass er dennoch ein anderer ist.« Er trat bei diesen in einem verstellt gleichgültigen Tone gesprochenen Worten ein paar Schritte zurück, wobei er sich dem versteckten Kundschafter näherte, der ihn flüstern hörte, »Er muss es sein!« Gleich darauf sagte er wieder laut, »Junges Frauenzimmer, Sie haben uns die wichtigsten Dienste geleistet und ich wünsche Ihnen dankbar dafür zu sein. Was kann ich für Sie tun?« »Nichts«, erwiderte Nancy. »So dürfen Sie nicht sprechen,« fuhr der Herr in einem so dringenden und herzlichen Tone fort, dass auch ein weit verhärteteres Gemüt dadurch hätte gerührt werden mögen. »Ich bitte, sagen Sie es mir.« »Ich muss dabei bleiben, Sir,« entgegnete Nancy weinend. »Sie können nichts tun, mir zu helfen. Für mich ist wahrlich keine Hoffnung übrig.« »Sie schneiden sich die Hoffnung selbst ab,« fuhr der Herr fort. »Ihre Vergangenheit ist eine beklagenswerte Verschwendung unschätzbarer Jugendgaben gewesen, wie sie der Schöpfer nur einmal gibt und nicht wieder verleiht. Auf die Zukunft aber können Sie Hoffnung setzen. Ich sage nicht, dass es in unserer Macht steht, Ihnen Seelenfrieden zu bieten, der Ihnen nur in dem Maße werden kann, als Sie selbst ihn suchen. Wohl aber sind wir imstande, und es ist unser eifriger Wunsch, Ihnen einen stillen Zufluchtsort entweder im Lande oder, wenn Sie Furcht hegen, zu bleiben, außer Landes zu verschaffen. Noch ehe der Morgen graut, sollen Sie Ihren bisherigen Genossen so gänzlich entrückt sein und so wenige Spuren hinter sich zurücklassen, als wenn Sie von der Erde verschwunden wären. Geben Sie unseren Vorstellungen und Bitten nach. Ich möchte nicht, dass Sie auch nur noch ein einziges Wort mit den Leuten Ihres bisherigen Umgangs wechselten, nur noch einen Blick auf die Stätte Ihres bisherigen Daseins würfen oder die Luft nur wieder atmeten, welche Pest und Tod für Sie ist. Geben Sie unseren Bitten nach, während es noch Zeit ist, solange Sie noch können.« »Sie lässt sich bewegen«, rief Rosa aus. »Ich weiß es. Sie fasst den rettenden Entschluss.« »Nein, nein«, erwiderte Nancy nach einem kurzen inneren Kampfe. »Ich bin angekettet an mein bisheriges Leben. Ich verabscheue und hasse es. Jetzt kann es aber nicht aufgeben. Ich war schon längst zu weit gegangen, um zurückkehren zu können, und doch weiß ich nicht, ob ich es nicht versucht haben würde, wenn Sie vor einiger Zeit zu mir gesprochen hätten. Doch diese Angst ergreift mich wieder,« setzte sie sich hastig umwendend hinzu, »ich muss nach Hause gehen.« »Nach Hause?« wiederholte Rosa großen Nachdruck auf die Worte legend. Nach Hause, Miss. Nach einem solchen Hause, wie ich es mir durch die ganze Mühe meines Lebens erbauet habe, lassen Sie uns scheiden. Man wird mich beobachten oder sehen. Fort, fort von hier. Habe ich Ihnen einen Dienst geleistet, so erzeigen Sie mir nur die einzige Güte zu gehen und mich allein zurückkehren zu lassen. »Es ist vergeblich«, sagte der Herr seufzend. »Wir gefährden vielleicht Ihre Person, wenn wir hier weilen und haben Sie vielleicht schon länger aufgehalten, als Sie erwartet.« »Ja, ja, das haben Sie«, sagte Nancy. »Was kann das Ende des Lebens der Ärmsten sein?«, rief Rosa aus. »Schauen Sie hinunter in das finstere Wasser«, sagte das Mädchen. »Wie oft lesen Sie von meinesgleichen, die sich in die Fluten hinunterstürzen und kein lebendes Wesen sie zu beweinen oder nur nach ihnen zu fragen zurücklassen? Es können Jahre darüber hinweggehen oder vielleicht nur Monate, doch nicht besser wird zuletzt mein Ende sein.« »Oh, bitte reden Sie nicht so«, sagte Rosa schluchzend. »Sie werden nie davon hören, beste junge Dame, und Gott verhüte, dass solcher Graus...« »Gute Nacht, gute Nacht«, der Herr wendete sich ab. »Nehmen Sie um meinetwillen diese Börse«, sagte Rosa, »damit es Ihnen in der Stunde der Not nicht an einer Hilfsquelle mangle.« »Nein, nein«, entgegnete das Mädchen, »ich habe, was ich tat, nicht für Geld getan. Lassen Sie mir dieses Bewusstsein doch... »Geben Sie mir ein Angedenken, etwas, das Sie getragen haben. Nein, nein, keinen Ring, Ihre Handschuhe oder Ihr Taschentuch. So des Himmels Segen über Sie. Gute Nacht, gute Nacht.« Ihre heftige Erregtheit und die Besorgnis einer Entdeckung, welche gefährlich für sie werden könnte, bewog den Herrn, sich ihrem Verlangen gemäß mit Rosa zu entfernen. Auf der obersten Stufe angelangt, standen beide still. »Horch«, flüsterte Rosa. »Rief sie nicht? Ich glaube, dass ich ihre Stimme hörte.« »Nein, meine Liebe«, erwiderte Brownlow traurig zurückblickend, »sie hat sich auch nicht leise geregt und wird es nicht eher, als bis wir fort sind.« Rosa zögerte noch immer, allein der alte Herr legte ihren Arm in den seinigen und zog sie mit sanfter Gewalt fort. Sobald sie verschwunden waren, warf sich Nancy fast der Länge nach auf eine der Treppenstufen nieder und machte ihrer Herzensqual durch bittere Tränen Luft. Nach einiger Zeit stand sie wieder auf und begann mit wankenden Schritten ihren Heimweg. Der erstaunte Horcher blieb noch einige Minuten hinter dem Pfeiler stehen, schlich sodann die Treppe hinauf, lugte vorsichtig umher und eilte dann so schnell er konnte nach dem Hause des Juden zurück. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 24. August 2024.